Guten Morgen. Wie geht es dir? So, damit man richtig übt, braucht man richtige Motivation. Und damit man richtige Motivation hat, muss man verstehen, was man macht und warum man das macht und wie man das richtig macht und was sind die Früchte von richtigen Machen. Und deswegen haben wir am Anfang erklärt, dass diese Jieshen Mijing, die Sutra von Lösen von den Knoten, genauso wie Yogacara Bhumishastra, dass diese Sutra dann tief analysiert, ist auf drei Teile aufgeteilt. Erst versteht man Gebiet von Yoga, dann richtige Verhalten von Yoga und dann Früchte von richtigen Praxis von Yoga. Das alles, wenn man versteht, dann ist man klar über die Motivation. Und dann, obwohl man nicht so viel übt man richtig, indem man Klarheit hat. Und wir haben auch erklärt gestern, dass nur wenn man Klarheit hat und entspannt ist, kann man dann nach der Yogacara-Lehre, nach der Mahayana-Lehre, versuchen von Anfang an diese Shamatha und Vipassana-Meditation in eine Einheit zu schmelzen. Wenn man nicht diese Voraussetzung hat, dann muss man sie trennen. Und warum ist es so? Weil wir haben gelernt, die Grundlage von unserer Erfahrung, wie immer wir es sie interpretieren, ist der Geist. Kein Geist, keine Erfahrung. Wenn man Geist versteht, versteht man die Erfahrung. Wenn man nicht Geist versteht, ist man immer verwirrt. Und wir sind Wesen, in dem wir in Verwirrung leben. Und verwirrt sein heißt, nicht den Geist zu verstehen. Und nach der Yogacara-Lehre, nach der Mahayana-Lehre, wir haben gelernt, dass eigentlich der Geist ist Soheit, ist nicht dualistisch. Wenn man diese Erfahrung nicht theoretisch verstanden hat, aber direkt durchgeblickt hat, dann diese Shamatha und Vipassana Seite der Übung ergänzen sich sozusagen spontan. Und dann kommt man zu Satori, zu Erleuchtung. In Zustand von Erleuchtung oder von Klarblick, dann diese Shamatha und Vipassana wird zu eins. In der Theravada-Tradition wird es so erklärt, dass es geschieht nur in diese Pfad von Sehen, Darshana Marga. Pfad von Sehen, wenn Sie Buddhismus studieren, dann studieren Sie das, der Pfad zur Erleuchtung oder für bessere zu erwachen, hat fünf Stufen. Erst sammelt man die Sambara. Was heißt Sambara? Damit man zur Klarheit kommt, muss man Sambara haben, muss man diese Equipment, wie sagt man, Ausrüstung haben. Ohne Ausrüstung kann man nicht richtig üben. Und diese Ausrüstung sind unsere Tugenden. Und unsere Tugenden ist was? Sati, Achtsamkeit, Wissensklarheit, Anstrengung, Furcht von unheilsamen Taten, Scham von unheilsamen Taten. Das ist Ausrüstung. Dann Konzentration, die Dhyanas, das ist alles Ausrüstung. Wenn diese Ausrüstung da ist, kann man richtig üben. Dann ist es Prayoga Marga. Prayoga Marga heißt diese Fahrt von richtigen Anstrengung. Wenn man sich richtig anstrengt, dann was erreicht man? Darshana Marga, diese unmittelbare Sehen von dem Objekt der Befreiung in Theravada wird es als Nirvana verstanden. In der Mahayana-Lehre, die betont Nicht-Dualität, Nirvana ist Gegenteil von Samsara. Deswegen, man spricht von Tathata, Soheit. Soheit zu erwahren, ist nicht-dualistische Nirvana zu erreichen. Zusammen mit allen Wesen. Dann, wo bleibt der Bodhisattva? Was ist die Übung von einem Bodhisattva? In Soheit zu bleiben. Wenn man in Soheit bleibt, studiert man den Bodhisattva weg. Deswegen, wir haben gelernt, 6. Kapitel, wo verweilt der Bodhisattva in seinem Entschluss, ein Buddha zu werden? Wo verweilt der Buddha? In Soheit. Und was ist Soheit in dieser Lehre? Das ist die Natur des Geistes. Deswegen, in der Mahayana-Lehre, die meisten Mahayana-Lehren, nicht alle, lehren, dass alle Wesen haben Buddha-Natur, weil der Geist ist nicht dualistisch. Wir haben es dualistisch gemacht durch unsere Gewohnheiten, unsere Karma. So, wenn man unmittelbar Objekt von Erwachung oder Erleuchtung gesehen hat, dann gibt es Bhavana Marga, Weg der Kultivierung. Und dann, wenn man Weg der Kultivierung zu Ende geht, dann wird man Arahat, wird man Buddha. Der Buddha ist auch ein Arahat, aber ein perfekter Arahat. Ohne, was heißt ein perfekter Arahat? Ohne Vasanas. Was heißt Vasana? Ist die Parfümierung des Geistes von schlechten Gewohnheiten. Und wir haben alle schlechte Gewohnheiten. Sogar der Arahat ist nicht vollkommen befreit von schlechten Gewohnheiten. Aber diese schlechten Gewohnheiten führen nicht zu Karma, deswegen ist er frei. Bei uns schlechte Gewohnheiten führen zu Karma, deswegen wir sind nicht frei. So, dann nach der Wege von Kultivierung, dann Zustand der Erleuchtung. Was heißt Erleuchtung? Nichts mehr zu tun. Wir haben gestern gelernt, Karya Nishpati, was getan werden soll, ist getan. Für Arahat, was getan werden soll, ist getan. Der Geist bleibt klar. Für eine Bodhisattva, was getan werden soll, ist getan, heißt Allwissen. Der Geist nur reflektiert die Sachen, spiegelt die Sachen, wie sie wirklich sind. Das ist Soheit. Ohne was zuzufügen, ohne was wegnehmen. Das ist die Perfektion. Dann, was macht man als Bodhisattva? Lernen, lernen, lernen. Haben wir in der Schule gelernt, in der Zeit von Sozialismus, sagt der Lenin. Uchitsa, uchitsa, uchitsa. In Ostdeutschland, ich glaube, genauso. Das ist der Weg von Bodhisattva. War Lenin ein Bodhisattva? Nicht unbedingt. Was er mit Lernen gemeint hatte, war nicht genau, was die Bodhisattvas meinen. So, und jetzt, wir müssen uns bemühen, die Motivation, über Motivation klar sein. Und dann können wir Shamatha und Vipassana spontan verbinden. Das ist das Ziel. Und das geschieht, wenn man Theravada studiert, indem man die Unständigkeit der Phänomene sehr, sehr klar erfährt. Je klarer man erfährt, desto nähert man sich zu diesem Zustand. Wenn man unmittelbar das Objekt von Befreiung sieht, dann kann man mittlere Weg eintreten. Solange man nicht sieht, der mittlere Weg ist nur intellektuell, aber nicht Erlebnis. Wenn mittlere Weg Erlebnis ist, dann kann man die Unreinheiten des Geistes vollkommen abschneiden. Sonst kann man sie nur mindern, aber nicht abschneiden. Darüber muss man sehr klar sein. Wie unterscheidet sich Buddhismus von anderen Lehren? Diese Unreinheiten des Geistes kann man nur abschneiden, wenn der mittlere Weg sich veröffentlicht in dem Geiste. Und es wird sich veröffentlichen, wenn wir uns der Geist familiär wird mit Unständigkeit der Phänomene und wendet sich dann spontan zu dem Zustand, ohne wo diese Impermanenz, Unbeständigkeit der Phänomene aufhört. Das kann dauern nur einen kleinen Augenblick, aber das ändert dann das ganze Leben. Dann ist man klar, was auf der anderen Seite ist. Sonst kann man nur intellektuell klar sein, aber man hat es nicht erlebt. Und wenn man es erlebt hat, dann kann man die Unreinheiten des Geistes nicht nur mindern, sondern abschneiden. Ist das klar? Habe ich mich klar ausgedrückt? So, dann jetzt, wir lernen Yogacara und wir lernen ein klein bisschen chinesische Philosophie. In China, Yogacara ist auch mit chinesischer Philosophie verbunden. Und diese Form von dieser Bündnis ist eigentlich Zen. Zen ist eine Mischung von Yogacara und Taoismus. Und in Taoismus, genauso wie in Yogacara, wichtige Erfahrung ist, dass der Geist hört auf zu denken. Dann nimmt er die Phänomene spontan, ohne Konzepte. Dann wir lernen Shamatha und Vipassana, damit wir dieses Zustand von Nichtdenken tief erleben können. Wenn Sie etwas von den Disziplinen von Mahayana verstehen möchten, ob es Dzogchen ist oder Mahamudra oder Zen, das ist sehr wichtig zu verstehen. Dieser Zustand von dem Geist, das sich nicht auf unterscheidende Denken stützt, sondern spontan spiegelt die Phänomene, ist dann Schlüssel, damit man öffnet die Geheimnisse des Geistes, die nicht-dualistische Natur des Geistes. Dann diese Disziplin von Anapanasati ist auch so konstruiert in dieser Tradition. Wir üben mit dem Atmen, damit wir spontan das Bild, reflektierende Bild von Einatmen und Ausatmen, ohne Denken zu reflektieren. Dann, in wann geht Denken auf spontane Weise geht weg und bleibt nicht mehr. Wenn das Atmen aufhört, na klar, wenn das Atmen aufhört, wenn man nicht mehr atmet durch Nase, durch Mund, denkt man nicht mehr. Deswegen auch in dieser Tradition, Versenkung ist sehr wichtig. Das geschieht in vierten Versenkung. In vierten Versenkung gehen die acht sogenannte Apalaksya, heißt das auf Sanskrit, die Qualitäten des Geistes, die machen Samadhi unperfekt, gehen weg. Und was sind die acht Qualitäten? Erste, wenn man in zweite Versenkung, erst wenn man Konzentration übt, auf was verlässt man sich? Auf Vitaka und Vichara. Was heißt Vitaka, was heißt Vichara? Anhaltende Hinwendung. Ja, es ist nicht leicht zu übersetzen. verschiedene Gelehrte machen verschiedene Übersetzungen auf Englisch. Einige übersetzen das als applied thinking and sustained thinking. Einige übersetzen das als applied attention and sustained attention, was vielleicht ein bisschen besser ist. Aber es ist nicht auch sehr, sehr klar. Vitarka ist ein Kraft des Geistes, das eigentlich das Geist zu dem Objekt bringt. Damit der Geist zu dem Objekt geht, wir brauchen Wille. Ohne Wille geht nicht das Geist zu dem Objekt. Und wir brauchen diese Kraft von Vitarka. Wenn der Geist noch genug geschmeidig, nicht geschmiedig, sondern geschmeidig ist. Jetzt mein Freund Michael hat mich korrigiert. Ich bin sehr dankbar dafür. Geschmeidig. Geschmeidig heißt auf Sanskrit Pali Prashrabdi, Pasadi. Und wir lernen in dem sechsten Kapitel, dass man kann nur Shamatha und Vipassana zusammenfassen, wenn man diese Qualität des Geistes und des Körpers hat. Prashrabdi, Pasadi. Das heißt Klarheit, Leichtigkeit, Geschmiedigkeit, Geschmeidigkeit. Ich verbinde das mit dem Schmied. Der Schmied macht alles schmeidig. Da kommt es auch her. Ja. Aber Geschmeidigkeit, nicht Geschmiedigkeit. Dann, wenn der Geist Geschmeidigkeit hat, dann kann man Shamatha und Vipassana verbinden. Warum? Nur dann kann man der Geist sich an sich selbst wenden. Und Yoga zu verstehen, genauso in Patanjali Yoga Sutras, auch in Yogacara, ist nichts anderes als Geist zu verstehen. Alle Geheimnisse von Existenz sind im Geiste enthalten. Wie man das immer interpretiert, die Bedeutung ist dieselbe. So, damit man diese Geschmeidigkeit spontan im Geist erzeugt, muss man Shamatha meistern. Sonst kommt man nicht dazu. Wir werden sehen, wir haben nicht so genügend Zeit, Shamatha einigermaßen meistern heißt, die sechste Stufe von Shamatha zu erreichen in diesem System. Dann kann man zu Versenkung, aber diese Versenkung wird nicht stabil, weil es noch mit Tendenz von Senken und Zerstreuen verbinden ist. Aber der Geist wird beruhigt, völlig beruhigt. Und diese Erfahrung halt muss man machen. Dann geht man wirklich in die Meditation. Warum? Weil man erfüllt mit dem, was man macht. Wenn man sich viel erfüllt mit dem, was man macht, einatmen, ausatmen, der Geist ist beruhigt. Wenn man ist nicht erfüllt mit dem, was man macht, einatmen, ausatmen, der Geist, Affengeist. Und Affengeist muss man zähmen, dann kann man von Meditation sprechen. Wenn Affengeist nicht gezähmt ist, wenn man sozusagen nur bemüht sich um Meditation, aber meditiert man wirklich nicht. Das erklärt alles im 6. Kapitel. So, dann erst, wenn man die Versenkungen übt, dann erst verlässt man Vitarka Vichara. Im Wann? Im 2. Dhyana. Um erste Dhyana zu erlangen, muss man Vitarka und Vichara meistern auf das Objekt. Das heißt, man muss konsequent wegen dieser Kraft von Vitarka Vichara den Geist zu dem Meditationsobjekt lenken. Und der Geist bleibt bei dem Meditationsobjekt wegen dieser Kraft von Vitarka Vichara. Vitarka ist ziemlich grob, das lenkt den Geist zu dem Objekt und sozusagen, wenn sie mehr meditieren und gewisse Sensitivität entwickeln, dann so schlagt er an das Objekt. Und Vichara ist für feinere Kraft, das sozusagen Objekt massiert und erlaubt nicht, dass der Geist das Objekt verlässt. Dann diese zwei Kräfte sind dafür verantwortlich, dass der Geist mit dem Objekt zusammenschmelzt. Und das ist Versenkung, das ist Dhyana. Wenn Sie Yoga üben, dann Dhyana ist die Voraussetzung für Samadhi. Ohne Dhyana kein Samadhi. Und für Voraussetzung für Dhyana ist Dharana, dass Sie den Geist auf dem Objekt anhalten können, lange Zeit. Und die Voraussetzung für Dharana ist Pratyahara, dass sie die Sinnen nach innen wenden. Das ist Yoga. Im Buddhismus ist ein bisschen anderes erklärt, aber die Bedeutung ist genau dasselbe. Kein Unterschied. Nur wir benutzen andere Worte. Das ist eine Tradition, keine andere Tradition. Was will die Anja? Anita. Alisa. Alisa, Alisa. Alisa, nicht Anita. Anita, meine Cousine. Ja. Was heißt, der Geist schlägt gegen das Objekt? Der Geist schmelzt mit dem Objekt. Das ist Versenkung. Das heißt, schlägt gegen das Objekt. Da muss man Sensitivität haben. Wenn man den Geist zu dem Objekt lenkt mit Kraft, dann er wird ein Objekt schlagen. Wenn es nicht mit Kraft, dann er massiert das Objekt. Massieren Objekt ist das Gefühl von Vichara. Schlagen Objekt ist das Gefühl von Vitarka. In Visuddhimagga wird es erklärt auch mit Beispiel. Wenn eine Biene zu der Blume fliegt, erst fliegt es zu der Blume, nicht wahr? Das ist Vitarka. Dann, bevor es sitzt auf der Blume und säugt, diese Nektar von der Blume, dann zirkuliert es an der Blume, nicht wahr? Und nur dann sitzt er drauf. Diese Zirkulieren ist Vichara. In nördlicher Tradition, in China, in Tibet, wird es erklärt, Vitarka ist und Vichara ist Kraft von Wille und Unterscheidung. Wille und Weisheit zusammen. Weisheit heißt Unterscheidung. Wenn die zwei zusammen sind, wenn sie grob sind, ist es Vitarka. Wenn sie fein sind, ist es Vichara. Später können Sie Abhidharma lernen ein bisschen. Das ist mein Gebiet, das lehre ich. Es ist sehr faszinierend. Unsere westliche Psychologie ist sozusagen ein Säugling verglichen mit den Kenntnissen, was die Yogis vor tausenden Jahren hatten über Geist. Weil sie introspektiv arbeiten, nicht mit Instrumenten. Das alles können sie erleben, wenn sie sich bemühen. So, dann jetzt, wenn wir zweite Versenkung, dann verlassen wir Vitarka Vichara. Dritte Versenkung, verlassen wir die Freude oder Entzückung. Das macht auch den Geist unruhig. Dritte, dann die Glückseligkeit. Das heißt nicht, dass wir nicht Glückseligkeit haben, wenn wir tiefer in Versenkung eingehen. Aber diese Glückseligkeit kann nicht mehr mit Anhaften an angenehmes Gefühl verbunden werden. In dritte Dhyana, weil es so angenehm ist, diese Anhaftung kann noch entstehen. In vierte Dhyana nicht mehr, weil das Gefühl ist neutral. Aber neutrale Gefühl ist viel, viel ruhiger als Freude. Das ist dann perfekte Freude. In der buddhistischen Tradition heißt es Freude von Upeksha. Freude von, wie sagt man Upeksha? Upeksha, Gleichmut. Freude von Gleichmut ist die feinste Freude, die man erleben kann. Und wenn dieser perfekte Zustand von Ruhe da ist, dann geht automatisch auch Einatmen und Ausatmen weg. Wenn Einatmen und Ausatmen weggeht, dann keine Gedanken mehr auch. Weil das Objekt wird so, so fein und Gefühl wird so fein, dass Gedanken sind sozusagen erscheinen nicht mehr. Und das ist eine sehr wichtige Erfahrung. In der tantrischen Praxis, auch in Qigong und so, erreicht man diesen Zustand, indem man sich an Prana konzentriert. Wenn man sich an Prana konzentriert und tief mit Versenkung an Prana bleibt, man braucht nicht unbedingt diese Stufen von erste, zweite, dritte Versenkung. Der Geist klärt sich von sich selbst. Das sind die taoistischen Übungen. Dann der Geist spontan bleibt im Zustand von Nichtdenken. Dann kann diese nicht-dualistische Natur des Geistes tief erlebt werden. Dann kommt das Erkenntnis, dass eigentlich was sich bewegt, ist der Geist. Außer dem Geist nichts bewegt sich. Warum? Weil die Sachen, Materialität, jetzt Wissenschaft kommt zu dem selben Schluss wie die Yogis vor tausenden Jahren, dass eigentlich Materialität ist leer. Wenn man die Molekülen weiter analysiert zu Atomen, Protonen, Elektronen und so weiter, im letzten Ende bleibt nichts, was man greifen kann. Ist das so? Jemand sich mit Wissenschaft, mit Physik, diese Quantumphysik sagt jetzt sehr klar, dass Materialität ist leer. Man kann es nicht fassen. Aber beeinflusst das unseres Denken oder unsere Lebensweise? Überhaupt nicht. Aber wenn man das in Meditation erlebt, reformiert das vollkommen unsere Lebensweise und unsere Einsicht. Und das ist was Methode von Yogacara. Man soll sehr, sehr klar erleben, diese Leerheit von dem Objekt, dann erlebt man Leerheit von dem Subjekt, was das Objekt betrachtet, und dann Satori, die Zustand von Klarheit. Wenn es wirklich tief erlebt wird, man kann es kurz erleben in verschiedenen Situationen, aber das wird nicht unbedingt uns reformieren. Aber wenn man es tief erlebt hat, dann wird man anderes. Man kann nicht mehr denken an Realität von Subjekt und Objekt. Dann was passiert? Alles erscheint wie ein Traum, was wir denken. Und davon kommt Entspannung. Jetzt denken wir, dass wir nicht im Traum sind, dass wir wahre, nicht Anita, sondern wahre Anja. Anita, wie heißt du, Anita? Alisa. Alisa. Ah ja. Dann jetzt sehe ich, Alisa, ist sie wahr oder ist sie falsch? Große Frage. Wenn sie Anita heißt, ist sie falsch. Wenn sie Alisa heißt, ist sie wahr. Ja? Muss man nachdenken, überlegen. Auf jeden Fall, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, tief von noch nicht Dualität von dem Denken, als erst Objekt, kann man nicht greifen. Dann natürlich, wenn Objekt nicht greifen kann, dann Subjekt, das Objekt sieht, auch kann nicht greifen. Und wenn beide nicht greifbar sind, das ist dann der Weg von Sehen, wirklichen Sehen. Aber nur wenn es sehr tief erlebt wird, nicht an Oberfläche. Die meisten von uns erleben das an Oberfläche. Deswegen viele denken, indem in China, in Japan, die wahre Zen-Meister sind immer mehr und mehr seltsam. Viele denken, dass sie irgendwelche Satori haben, aber das ist nur sehr oberflächliche Satori, die gar nichts. Diese nach dem wahren Satori, wahren Kaivu, wahren Erleuchtung, ganze Perspektive sich ändert und Wesen wird anderes. Und wer echte Satori hat und nicht echte Satori, kann nur einer, der wirkliche Satori hat. Und heutzutage, wenn man wirkliche Satori hat, ist man ein wirklicher Bodhisattva. Wir uns bemühen uns, Bodhisattva zu sein. Aber wirkliche Bodhisattva sein ist viel, viel schwerer als ein Arya, das Nirvana erlebt hat, unmittelbar erlebt hat sein, weil diese wahre Satori ist von tiefen Erlebnis von Nicht-Dualität, die nicht mehr weggehen kann. Ich habe in China, Japan getroffen, Ebenden, die denken, dass sie Erleuchtung haben, indem sie schalen die Kartoffeln und sehen nur Kartoffeln und kein Denken mehr. Und sie denken, dass sie was aber das ist nur sehr, sehr oberflächliche. Danach dann zanken sie und haben sie noch Probleme, wenn sie wahre Satori haben, dann alles geht weg. Und dann kommt die Freiheit, spontane Entspannung und Klarheit, die nicht mehr weggehen kann. Aber das ist nicht leicht zu erreichen. Dann wir üben Yogacara, damit wir diesen Zustand erleben. Und es ist genau erklärt, Schritt nach Schritt, wie man zu diesem Zustand kommt. Und das ist der Vorteil von Yogacara. In meisten Mahayana-Disziplinen ist der Fortschritt nicht klar erklärt und dann man kann denken, dass man etwas erreicht hat, obwohl es ist nur immer an Oberfläche. Naja gut, jetzt kommen wir zurück zu Meditation, Einatmen und Ausatmen. Erster Schritt und entscheidender Schritt ist, dass Sie den Geist auf dem Objekt spontan mit Konzentration halten können. Das ist die Training. Wenn Sie es erreicht haben, dann können Sie allmählich den Geist zu sich selbst wenden, sozusagen nach Hause führen. Deswegen heutzutage die vielen von den qualifizierten Zen-Meistern erst lernen Anapanasati und dann die Zen-Techniken, so wie Hua Tou oder Koan und so weiter, weil solange der Geist nicht sich spontan konzentrieren kann und gleichzeitig entspannen, dann kann man nicht von wahre Zen oder Dzogchen oder was immer reden. Deswegen ist es sehr wichtig, wenn Sie üben möchten, dass dieses mentale Bild von dem Einatmen und Ausatmen spontan da bleibt und sehr klar und stabil erscheint. Das heißt, dass der Geist hat die Fähigkeit, an sich zu wenden. Und etwas von dieser Nicht-Dualismus zu verstehen. Nicht-Dualismus kommt von Geist, nicht von irgendwelche andere. Das ist, wie immer man interpretiert, das ist dasselbe in Mahayana. Was ist Mahayana? Was ist der Weg von Bodhisattva? Nichts anderes als nicht-dualistische Meditation. Warum nicht-dualistische? Weil Objekt der Erfahrung ist nur eins. Es gibt nicht zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Objekte. Nur ein Objekt. Und das ist Leerheit. Die Vielheit von Objekten, die man erfährt, ist nur ein Mittel, damit wir ein Objekt erleben. Das Soheit ist. Und dann, wenn man wirklich erlebt, dann, was weiß man? Dass die Soheit existiert in relativen Sinne und auch in absoluten Sinne. Die beiden, wenn sie erleuchtet sind, jetzt sind wir nicht erleuchtet, wenn wir erleuchtet sind, was passiert? Relative und absolute ist Einheit, kein Unterschied. Das ist Buddhismus. Das ist der Weg von Bodhisattva. Es gibt nichts, an was man sich zuwenden kann. Es gibt nichts, an was man sich abwenden kann. Man nur spiegelt die Realität, wie sie wirklich sind. Das haben wir gestern Abend gelernt. Diese Grenzen von Phänomenen heißt die fünf Aggregate und Soheit. Die sechs Sinnen und sechs Sinnenobjekte und Soheit. Die 18 Elemente und Soheit. Wenn die zwei zu Einheit werden, dann kein Unterschied zwischen relativen und absoluten. Dann Parikalpita, diese Kraft von den Konzepten, geht weg. Und dann spontan, der Geist kann dann spontan reagieren. Das ist Zen. Da, jetzt zu viele Informationen führen zu was? Durchfall. Oder? Verstopfen. Dann Sie sollen das nicht zu festhalten. Einfach lassen Sie das durch Kopf ziehen. Aber versuchen Sie auch darüber nachdenken und in der Meditation sehen, ob es wirklich nützlich ist, diese Kenntnisse oder nicht. Wenn es nützlich ist, dann es hilft wirklich in der Meditation. Diese nicht-dualistische Einstellung zur Meditation nach der Lehre von Nagarjuna macht die Meditation viel leichter. Und indem wir uns orientieren an Differenzierung, obwohl es richtige Differenzierung ist, die Meditation wird kompliziert. Das hat Sinn. Diese Mahayana-Lehre ist nicht etwas, was die Lehre von Theravada verneigt, sondern verstärkt, macht sie viel klarer. Was die Gurus von Mahayana lehren, Nagarjuna, Asanga und so weiter, ist sehr, sehr nützlich für Meditation, egal wie wir sie verstehen. Und sie haben alle gemeistert diese Theravada-Disziplin von Meditation, die Dhyanas und die Vipassana. Die sind alle geschult Asanga und Nagarjuna sind geschult in diesen Schulen, die den Weg zu Arahat sehr klar erklären. Aber sie interpretieren diesen Weg von nicht-dualistischen Perspektive, die sehr, sehr nützlich ist. Jetzt, wenn der Sangharaja von Thailand in Nepal war, er hat sehr hoch gepriesen die Lehre von Nagarjuna. Er ist sehr offen, aber nicht alle sind so offen. Naja, aber wir sind im Westen, wir sollen offen lernen. Ist das nicht so? Okay, dann jetzt machen wir eine Pause und meditieren wir weiter. Und abend können wir ein bisschen diskutieren. Dann geben Sie mir Feedback und dann können wir viel, viel lernen. Okay.